Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Nein, natürlich sind die Hasen nicht das Wichtigste. So eröffnete Axel Corti einen seiner Schalldämpfer. Einen Text jener charmanten, klugen und äußerst geschmeidigen Reihe feiner Glossen, vorgetragen von Axel Corti, selbstredend. Die Hasen seien freilich nicht das Wichtigste, sagte er, um sich dann ausführlich darüber zu beschweren, dass man ihm beim Dreh eines seiner Filme nicht, wie im Drehbuch und von ihm als Regisseur vorgesehen, Hasen vor die Kamera scheuchte, sondern lediglich Kaninchen. Es kam ihm auf Echtheit an, die eine Filmleinwand auch nötig hat, bei all der Bildinformation, die uns dort geboten wird. Echtheit im Hörspiel ist so eine Sache, nämlich gar nicht so sehr die unsere, die der Hörspielmacherinnen und Hörspielmacher, sondern vor allem die der Hörerin und des Hörers. Dort, also da, in ihrem Kopf, wird aus den einzelnen Klängen, die aus den Lautsprechern kommen, eine akustische Welt, die sich jedes Gehör auf seine Art stimmig denkt. Je mehr es dabei leistet, umso verbundener ist es mit dem Erzählten. Deshalb sind im Hörspiel meist ein paar wenige Töne ausreichend, um eine Szene zu formulieren. Den Rest machen Sie. Um Stimmigkeit herzustellen, brauchen wir im Hörspiel keine echten Hasen. Wir nehmen ganz gern auch Kaninchen. Denn ein Hauch neben dem Realismus, ein kleines Haucherl oder auch ein größeres, neben dem Erwartbaren, macht die inneren Bilder spannend. So nehmen wir nicht nur Kokosnüsse, um Pferdehufe zu simulieren, wir greifen meist noch tiefer in die Trickkiste. Wir prasseln Speck ab, der perfekte Regen. Wir verwenden ein Geräuschband aus dem Archiv mit dem Titel Tundra, stellen damit aber ganz andere Landschaften dar, zum Beispiel die Prater Hauptallee in Wien. Wir beschleunigen das Flattern eines Kolibris, um es wie eine elektrische Entladung klingen zu lassen. Im folgenden Hörspiel quakt gar ein Donald Duck-Imitator aus dem ORF-Archiv so, dass es beinahe so klingt, als wäre Franz Schuh auf einmal eine Zeichentrickente. Franz Schuh, Autor, Philosoph und Konditionswunder, saß im Spätsommer 2022 im Hörspielstudio und performte seinen Text, wie man es konsequenter und konzentrierter kaum je gesehen und gehört hat. Das Studio war zappenduster, nur sein Schreibtischlämpchen und dahinter Herr Schuh, der Autor des Stückes, wie es beliebt, vom Hören und Sagen und vom Hörensagen. 5 Dialoge gibt es da zu hören. Es war noch viel mehr, aber es ist das harte, redaktionelle Los, Perlen zu opfern, Gold und Edelsteine, weil eben die Sendezeit ihre natürlichen Grenzen hat. 5 Szenen, in denen Schuh auf Schuh trifft. In den Rollenpaarungen Ferl Dobschütz und Tommy Atzwanger, Hilarion Schestak und Dr. van der Finstermühlen, sowie Franz Schuh und meine Wenigkeit, der ich Regisseur des Stückes sein durfte und den er nun ebenfalls spielt. Franz Schuh in allen Rollen. Auch in der des Hilarion Schestak, der ein Hausarbeiter ist, ein Elektriker. Der befindet sich im Gespräch mit dem Kommunikationsberater Dr. van der Finstermühlen, und zwar in astreinem Arbeiter-Argot da und im Ton des Geistesmenschen dort, des Intellektuellen, der sich in Sachen Inspektor Columbo als wendig erweist und dem armen Schestak einen Vortrag über Reinecke und Isegrim hält, um ihm das Verhältnis vom Polizeinspektor und den Verbrechern zu erläutern. Columbo ist ein schlauer Fuchs, der Wolf dagegen eher ein Tölpel, brutal halt und gierig. Und genau, ums Geld geht's einmal sowieso im gleichfolgenden Hörspiel. Auch ums Gold, um das des Herrn Dagobert Duck nämlich. Es geht gar nicht um seinen Neffen Donald, der einen Hauch daneben ist. Es geht um den alten Erpel, dem die Gesäßfedern vibrieren, wenn er in seinem Gold badet. Ein sinnliches Vergnügen. Die Musik von der jungen Künstlerin Hannah Hinsch hat Franz Schuh sich für die Inszenierung ausbedungen. Seinen Text hat er in 4 Stunden aufgenommen, ohne Murren und Knurren. Das gab es im Geräuscharchiv, unter vielen weiteren falschen Hasen. Viel Vergnügen. Wie es beliebt. Vom Hören und Sagen und vom Hörensagen. Hörspiel von Franz Schuh. Musik: Hannah Hinsch. Regie: Philipp Scheiner. In allen Rollen: Franz Schuh. Das Leben sei bedeutungslos, sagt Shakespeare. Nichts als eine Kerzenflamme, die im Wind ausgeht, wie Elton John in freundlicher Übernahme einiger Worte Shakespeares sang, trauend über eine britische Prinzessin, hinters Klavier gepresst, nachdem er die Anleihe von Shakespeare schon für Mary Jane gesungen hatte, für den schönsten blonden Menschen, der jemals auf der Welt war, für Marilyn Monroe. Aber der spruchreife Tod der Prinzessin der Herzen, wie sie genannt ward, setzte im Nekrolog die nächsten Akzente der Sprachlawine auf die Lady, auf Lady Diana. Das ist für Schauspieler das Schönste, für die Glänzenden wie für die Erbärmlichsten, wenn sie den Besinnungsaufsatz des Macbeth zu Ende sprechen. Denn am Ende kommt wirklich nichts raus. Es heißt ja bei Shakespeare, ein wirres Märchen ist das Leben. Erzählt von einem Idioten voller Lärm und Wut. Und es bedeutet nichts. Das Nichts kommt von Herzen. Was mich betrifft, muss ich auch nach Luft schnappen. Halte ich doch nicht die Pappen. Ich trete an die Rampe und spreche vor. Ich glaube nicht, spreche ich, an die große Verwandlung am Theater. Ich glaube viel eher an die Glücksmomente, wenn es einem gelingt, kurz einem Dichter ganz nahe zu kommen. Das war immer mein Ziel, denn wenn wir nicht die Herren sein können, sind wir doch ihre besten Diener. Eng wird's mir um die Herzklappen, ein Herzkatheter muss her. Das Atmen fällt mir schwer. Die illustrierten Köpfe der Zeitungströpfe machen mich krank. Ich sperr die Revue in den Schrank. Die Welt steht aufs Kämpfe, melong, long, long, long, melong, long, long. Und wer kann die Utopie von der Dystopie noch unterscheiden? Heutzutage, im Klimawandel, beim Cyberbetrug, beim digitalen Wandel. Alle müssen heiter leiden und schlucken vom Herzmittel die 5 Gramm. Der Tod der Lady hatte wenigstens den Beigeschmack von Unterwelt, war doch in einem Tunnel eingetreten. Und der Prinzessin Zuweg sting, ein Unfall mit dem Horror nicht zu erwartender Endgültigkeit. Der Fahrer war betrunken, kein Shakespeare-Drama, höchstens eine Autobahntragödie, die bloß das Leben kostet. Das Leben. So billig hergegeben, kann man es auf die hohe Kante legen, es sich sparen. Oder muss man es durchstehen in der vollendeten Langeweile eines Kreislaufs, den Shakespeare in Akt 2, 7. Szene von Wie es euch gefällt, durchspielt. Die ganze Welt, lässt also Shakespeare sagen, ist Bühne, ist alles Theater, verlautet er am Theater. Und wir sind die Kasperln, Männer und Frauen, bloße Marionetten, Puppets on a String, aufgehängt an einer Schnur, die nicht unsichtbar bleibt. Thank you. Ferdl, Dobschütz und Tomi Hatzwanger versuchen vergeblich, sich über etwas Wichtiges zu verständigen. Über Geld spricht man, vor allem heute, wo wie an jedem Tag und im Alltag Welttag des Geldes ist. Ich stelle Ihnen also die Gretchenfrage, wie halten Sie's mit dem Gelde? Was also sind Ihre Geldprinzipien? Stellen Sie sich ein Spital vor. Sie liegen Tag ein, Tag aus im Bett auf Zimmer 324. Die Klimaanlage summt, die Schwestern kreischen. Ihr Status heißt unterbesetzt. Sie würden noch viel mehr Schwestern benötigen, um ihre Dienste perfekt anbieten zu können. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Bett ganz oben, um Ihre höchstpersönliche Schlaflosigkeit zu fördern. Der Schmerz ist hinter einer Wand aus Opiaten neutralisiert. Die Leute kommen mehr oder weniger gesund in das ihnen zugewiesene Krankenzimmer, hängen ihre Habseligkeiten in den Kasten und pfeifen leise ein Lied, während sie die Zahnbürste und das Rasierzeug auspacken. Auf 324 sind alle Insassen unendlich weit weg voneinander, geistig, mental. Aber physisch sind sie einander viel zu nahe. Die meisten hängen am Katheter und kommen von dieser Art der Entwässerung nicht weg. Dann der Tag der Operation. Im Morgengrauen holt man die medikamentös Entspannten ab. Abends sind sie tot. Und nichts ahnend stürmen die Schwestern. Sie sind zu wenige. Um 23:45 Uhr das Zimmer laut rufend: Guten Abend, meine Herren! Erst als sie einen Patienten waschen wollen, liegt er ihnen schon als Leichnam gegenüber, eingegangen in die ewige Neutralität. Hätten sie Geld, mein Gott, was hätten sie für einen schönen Tod haben können, einen Tod zur Gänze ohne diese Spitalsnachthemden, in die man global, also überall auf der Welt, die Armen unter den Kranken hineinstopft. Manche dieser Nachthemden sind specially designed, nämlich hinten offen, damit der, der das Heft in der Hand hat, mit seinem Skalpell ohne Widerstand irgendeines Vorhangs sofort ins heiße Fleisch einschneiden kann. Die schönste Zeit meines Lebens habe ich im Schloss Wiepersdorf verbracht. Dort durfte ich als Stipendiat einige Monate in einer Art Art-Kolonie, einer Künstlerkolonie sein und habe keine Sekunde Geld benötigt. Geld war ausgeschaltet. Die Dinge der unmittelbaren Bedürfnisse waren ohne Geld zu haben. Man nimmt die Bierflasche aus dem Eisschrank, bezahlt wird später. Für einen Reaktionär wie mich ist es das Glück, nicht an die schmutzigen Scheine ran zu müssen. Ja, aber wie erleben Sie dann Ihren Alltag, in dem die schmutzigen Scheine wohl vorkommen werden? Eben schmutzig. Ich muss mich duschen. Hinter den ausgedehnten Badefreuden des Dagobert Duck steht ja die einfache Metapher, er schwimmt im Geld. Der Herr wäscht sich den Schmutz ab und wird im Laufe der Mickey-Maus-Heftproduktion immer schmutziger. Ist Geld immer schmutzig? Für einen aufrichtigen Feind des Geldes schon. Ich fühle mich zutiefst beleidigt von dem Satz Pecunia non olet. Denn das ist eine intelligente Variante, den Schmutz des Geldes zuzugeben, ihn anzusprechen und ihn gleichzeitig zu leugnen. Und Geld ist ein soziales Unterscheidungsmittel. Es gibt so gewisse Geldleute, deren Leben auf das Geschick des Geldes aufgebaut ist. An wen denken Sie da? Investmentbanker oder österreichische Bankdirektoren? Die wären nichts, gäbe es nicht das Geld auf der Welt. Sie treten in der Öffentlichkeit mit diesem Ton auf, ich bin wer. Und fragt man mich, kriegt man die Antworten, die man verdient. Da erzähle ich Ihnen einen Witz, einen ganz in Ihrem Sinn. Also die stolze Frau Holzwurm. Was? Ich meine, das Getier, die Frau Holzwurm, Gattung Holzwurm. Sie sagt zu ihrer Freundin, die natürlich ebenfalls ein Holzwurmweibchen ist, da sagt sie, ich bin so stolz auf meinen Sohn. Er arbeitet jetzt in einer Bank. Gestatten Sie, dass ich verschämt nicht lache. Sie müssen das Höhere in Rechnung stellen. Der Kardinal in der Stephanskirche würde laut und leise zum Herrgott beten, dass er doch die Bankdirektoren in die höchsten Ämter des Staates beruft und dass die Berufspolitiker, diese Dilettanten, für immer ein Stück zur Seite treten. Die Herren alle, alle sind Ausgeburten des Geldes. Sie sterben nicht, sondern im Todesfall fallen die Münzen von ihnen ab, einzelweise, bis sie sich im Ganzen auflösen. Diese Bankbeamten sind für mich aber nicht die reichen Leute. Die liebe ich nämlich. Ach, wenn ich nicht leiden kann, sind Manager, pah. Da gab es eine Zeit lang diese österreichischen Manager in der mir verhassten Medienlandschaft. Menschen, die das Maul nicht halten konnten. Und weil sie es offen hatten, versank die ganze Welt in ihrem Managerschlund. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Aber gegen meine Super-Emotionen will ich mich nicht wehren. Irgendwas scheint daran zu stimmen. Unter den Reichen, die sie lieben, finden sich doch auch ein paar Manager. Eben nicht. Manager sind nicht reich. Die haben bloß Geld. Man muss Jahrzehnte, am besten Jahrhunderte Geld in der Familie gehabt haben, damit der Reichtum eine Eigenschaft mit allen schönen Charakterzügen der Arbeitslosigkeit geworden ist. Diese Menschen haben alle Spuren ihres Raubrittertums gelöscht und sind sensibel geworden, dekadent. Verstanden. Aber ich sage Ihnen was. Sie reden da widersprüchliches Zeug. Was stört Sie denn so an den Managern? Ihnen gegenüber habe ich meine Empfindlichkeiten. Das sind Leute, die so hastig und nervös nach außen hin den Eindruck erwecken, sie hätten etwas zum Gemeinwohl beizutragen. Sie wettern zum Beispiel gegen die Politik, so als wüssten sie es besser. Wann sind Sie denn so reaktionär geworden? Durch die Wirtschaftskrise 2008, 2009. Damals habe ich festgestellt, dass mich mit der Masse der Ökonomen auf der ganzen Welt eines verbindet, nämlich, dass ich mich in der Wirtschaft ebenso wenig auskenne wie die Masse der Ökonomen in den Universitäten und in diversen anderen Institutionen. Die großartige, mit Terminologie gepflasterte, weltweite Ahnungslosigkeit hat mir großen Eindruck gemacht. Haben Sie denn nie persönlich das Glück empfunden, den Lohn für eine Arbeit zu kassieren, die Sie selbst geleistet haben, quasi die Belohnung? Haben Sie denn nie Ihren ausbezahlten Beitrag für die Gesellschaft im Ganzen genossen? Nö. Was heißt nö? Nö ist ein Zusammenklang von na und jö. Also haben Sie nun gearbeitet oder nicht? Ach. Ich habe auf der Mariahilferstraße einem Obdachlosen sein Patent abgekauft und ich habe seine Errungenschaften weiterentwickelt. Was ist denn das schon wieder? Der Obdachlose hat sich verkauft. Er hat sich prostituiert. Das heißt, er hat auf der Straße angeboten, für 5 Euro mit dem zahlenden Gast eine Partie Schach zu bestreiten. Spielen. Würde ich nicht sagen. Und worin bestand Ihre Weiterentwicklung? Ich habe 10 Euro verlangt. Das Geschäft ging gut. Klar. Schach ist das Spiel der Könige. Das spielt man gerne mit einem Sandler, wie Ihnen. Sie, meine ich, mit Sandler. Sie sind so ein Halbschuh-Anarchist. Alles ist zu steil für Sie. Und wenn Sie auch die Staaten und deren Fundament, das Budget, hassen mögen, ein Staat auf der Welt ist Ihnen alles. Der Sozialstaat. Ja, aber der andere Sandler in Mariahilfs begann mich zu bekämpfen. Er warf mir vor, meine Hochpreispolitik würde die Inflation anheizen. Zum Schluss schlug er mir sein Schachbrett über den Schädel. Und von da an habe ich die Mariahilfstraße nie mehr betreten. Hagler-Regelung oder der Wert der Arbeit. Hilarion Szesztak, Fernsehtechniker und Hausinstallateur, erklärt sich und die Welt. Dr. van der Finstermühlen, Mieter einer Wohnung im noblen Innenstadthaus, leistet ihm solidarisch und lange, ohne ein Wort zu sagen, Gesellschaft. Wäre das hier kein Horrorspiel, müsste man über der Szene lesen können: Zukunft der Arbeit, Last, Lust oder Frust. Handwerk hat goldenen Boden, das ist ein Wahnsinn, wie es bei euch am Boden ausschaut. Also dort, von woher ich komme, war der Boden ein Gusto-Stickerl, knapp unterm Dach, dem Himmel nahe, etwas Göttliches im Gemeindebau, wie in der Kirche der Turm. Am Boden war die Waschkugel, die Mamas haben den Papas die Wäsche gewaschen, wenn man das so sagen kann. Und von den Kindern war auch immer was zum Waschen dabei, die frische Wäsche. Das war noch eine Familie. Heute schmeißt man die Wäsche in die Maschine rein und die Socken gingen ein, dass das gerade noch über die große Zehen bringst. Also, meine Alte wascht immer noch mit der Hand. Handgewaschene Frische, das ist es. Damals hätte euch der Hausmeister bei so einem Boden den Weisel gegeben. Ich ziehe einmal das Kabel raus. Puh, das staubt. Da hätten sie mich früher holen müssen vom Haus, aber das ist einmal so. Die Leute kommen immer zu spät. Die wollen keine Scherereien und dann haben sie deswegen Scherereien, weil sie keine Scherereien wollen und nichts machen. Das Schicksal trifft sie unvorbereitet. Alle glauben, sie können durchtauchen. Und wenn es nicht reparieren kann, werden sie ausfällig. Gegen mich. Ja, ich versuch's jetzt. Schauen Sie, da habe ich einen kleinen Fernseher. Schauen Sie, ich habe schon ein Bild. Jesus, das ist der Columbo. Ton haben wir keinen, aber im dritten Stock haben wir auch nicht einmal ein Büdel. Aber das ist der Hund von Lieutenant Columbo, ein Beagle. Der Hund von Lieutenant Columbo ist kein Beagle. Okay. Was ist er denn für ein Hund, der Hund von Columbo? Columbos Hund ist ein Basset. Aha. Und das ist besser, ein Basset? Der Beagle hat einen langen Rücken. Damit kommt er gut in die Fuchslöcher hinein und holt den Reinecke heraus. Der Beagle ist eine Zucht und als solche zweckmäßig, hat also Ansätze zur Nützlichkeit, wurde aber leider verhaustiert. Auch der Mensch kann verdienen. Dann schaut er aber nicht so lieb aus wie der Biegel. Ist das auch ein Biegel, der Reinecke? Nein, Reinecke heißt der Fuchs. Was? Die heißen alle Reinecke, die Fuchs? Schästag, das ist individueller Service. Habe die Ehre, wenn alle Hakler Hilari und Schästag heißen täten. Sie blödeln, Herr Schästag. Reinecke, das ist aus der Fabel. Und der Wolf in der Fabel ist der Isegrim. Den legt der Reinecke regelmäßig hinein, weil er schlau ist. Und der Wolf ist zwar gemein, beinhart, aber gar nicht so schlau. Der Mensch ist das Menschen. Mir als Kommunikationsberater ist natürlich die Kommunikation von Hund und Columbo kein Rätsel. Wie unter Menschen herrscht zwischen Herr und Hund das eiserne Gesetz der Kommunikation, welches in erster Linie lautet, was sich liebt, das neckt sich. Sein Hund ist sowieso immer neckisch, neckisch und schläfrig, so ist er besser. Hingestreckt ist er in seinem Element, und der Lieutenant verstaut seinen Bessert oft am Hintersitz von dem alten Peugeot, der auch ein Markenzeichen von Columbo ist. Genau so. Ich krieg keinen Ton ein, nur das Bild. Ich habe Sie, lieber Herr Schästag, bereits davon verständigt, dass Isegrim der Wolf ist. Lupus in fabula, sagen wir Experten. Und Isegrim, der Name ist mittelhochdeutsch, Isen heißt Eisen und Grinen Knurren, der eiserne Knurrer. Also der Wolf ist eine gefährliche Sorte Lebewesen. Isegrim symbolisiert, wie wir Experten sagen, Kraft, Rücksichtslosigkeit und Gier. Aber ein bisschen deppert ist er schon auch. Manchmal sogar tölpelhaft, wie das eben Wesen sind, die sich unschlagbar dünken. Und da kommt jetzt Reinecke ins Spiel. Er ist verschlagen und in erster Linie klug. Seiner Klugheit ist kein Wolf gewachsen. Na, Herr Schästag, wer ist der schlaue Fuchs? Natürlich Lieutenant Columbo. Und wen bringt er regelmäßig zur Strecke? Natürlich einen Wolf, einen dieser Härtefälle der Menschheit, die scharf zugespitzt existieren, weshalb ein Fuchs wie Columbo sie in einer Dreiviertelstunde fertig macht. Das ist das kommunikative Setting der Fabel, das von der Tierfabel wiederum zurückverwandelt wird in eine Menschengeschichte. Nichts Neues unter der Sonne. Ich sag's Ihnen ehrlich, ich kenne nur den Heinz Reinke, ein Komiker von damals. Da hat er gespielt in Hochwürden, drückt ein Auge zu. Super war's. Aber, Herr Finstermühl, ich hab nur das Bild, aber immer noch keinen Ton. Das ist ja ein Sauhaufen da. Da ist keine Kommunikation möglich. Lassen Sie mich dennoch Folgendes kommunizieren. Versprechen kann Ihnen nichts, aber eventuell könnte ich Ihnen ein Provisorium machen für einen Obolus. Von mir aus großzügig bemessen, ein Provisorium, eine abbaubare Vorrichtung, dass Sie wenigstens die Übergangszeit ein Büdel und einen Ton haben. Ich nehme Sie dran, bevor wir den dritten Stock eventuell saniert haben. Ich kann da nicht so einen Experten wie Sie ohne Fernsehen lassen, nicht? Der runde Tisch, Thema, Zeit im Bild 1, Zeit im Bild 2, das Gespräch der ChefredakteurInnen. Als Kommunikationsberater brauchen Sie das ja, um in Augenhöhe kommunizieren zu können. Beruflich wird der Filzmeier. Jetzt sehe ich gar nichts mehr am Bildschirm. Versprechen kann Ihnen nichts, Herr von Finstermühlen. Da liegt in der Strömung eine Störung vor, also im Strom und im dritten Stock. Ich muss die Blockierung lösen, dafür muss ich sie aber erst finden. Glaubst du, dass die vielleicht ganz unten ist, im Erdgeschoss? Egal, finde ich schon. Der Strom ist hier so sicher wie die Strömung in Kritzendorf, wo ich meine Badehütten habe. Aber auch in Kritzendorf sind ein paar Angesoffene schon angesoffen. Versprechen kann ich nichts, aber ich will wirklich Herr Finstermühlen, an mir wird es nicht liegen. Ich muss aber erst in die oberen Wohnungen rein. Schlüssel habe ich ja keinen, von keiner Wohnung. Wenn der Vogel im vierten Stock mir nicht aufmacht, stehe ich vor der Tür. Und dann komme ich überhaupt nicht mehr aufs Dach auf. Und falls ich da raufkomme, müssen die erst das ganze Zeug aufräumen. Die depperten Messes da oben. Was ich aufräumen tue, geht dann weg von der Arbeitszeit. Ich sag's ihnen, wie es ist, frei von der Leber weg. Versprechen kann ich nichts, aber ich hab den Willen und werde schauen wegen einem Professorium für den Herrn Professor. Bin kein Professor, habe mich nie habilitiert. Das war mir die Mühe nicht wert. Ich bin mehr ein Mann der Tat. Die Praxis ist mir näher als bloß akademische. Was soll ich da sagen? Die Stiegler sitzt in der Hausverwaltung, Urlaub hat schon gehabt. Die fährt immer im Mai, damit sie im Juli allein im Büro sitzt. Die macht mir Vorschriften und sagt solche Sachen wie, ich glaub dir kein Wort. Dabei war sie mir nie so wichtig, dass ich sie anlernen täte. Sie hat ja überhaupt keine Ahnung von einem Handwerk. Und schon gar nicht von einem Handwerk mit elektronischem Hintergrund. Außerdem ist mein finanzieller Spielraum ganz klar winzig. Ich werde Madame Stiegler einen Kostenvoranschlag fürs Fünfer ausschicken. Die werden Sie wundern, die reichen Pinkel. Verzeihen Sie mir, Herr Professor. Zahlen ja eh alles, wofür Sie eine Rechnung kriegen, die Sie bei der Steuer vorlegen, einreichen. Oder Sie wollen alles gratis, als Liebesdienst, weil Sie so leibern sind. Ich kann zwar nichts verstehen. In diesem Augenblick geht durch Schestags Fernseher ein Zittern und eine Stimme aus dem Apparat sagt, lassen Sie hören. Und in dem Augenblick erzittert das Gerät endgültig. Es beginnt nach einem Blitzschlag zu brennen und im Haus gehen alle Lichter aus. Und Atzwanger setzen ihr Gespräch über den Wert des Geldes fort. Selbstverständlich können sie keine Übereinstimmung erzielen. Ja, aber was heißt denn das, Atzwanger? Sie geben irgendwelche Antworten, nach denen kein Mensch fragt. Heißt das, die Welt reimt sich auf Geld? Übersetzen Sie doch, ich fordere Sie zu einer Übersetzung auf, wenigstens ins Ungefähre. Rose is a rose, oder nicht? Lernen Sie Englisch, Herr Redakteur. Englisch ist die Sprache der Bösen und der Börsen, nicht der Geldbörsen. Die sind zu klein für diese Scheine der Zivilisation und für Englisch. Englisch ist auch die Sprache der Kunst. Sie steht im Titel der Kunstausstellungen, ob sie nun an der deutsch-belgischen Grenze stattfinden, als Rüssel von Brüssel oder als Liebesgüsse von Vladivostok. Englisch steht auf jedem Plakat. Englisch zahlt sich aus. Also sage ich es Ihnen klipp und klar, das Geld ist der allgemeine, für sich selbst konstituierte Wert aller Dinge. Es hat daher die ganze Welt, die Menschheit wie die Natur ihres eigentümlichen Wertes beraubt. Das Geld ist das dem Menschen entfremdete Wesen seiner Arbeit und seines Daseins. Und dieses fremde Wesen beherrscht ihn und er betet es an. Pfui, Sie reden ja wie Karl Marx. Aber auch der hatte manchmal keine Flausen im Kopf und schrieb an seinen ihm lebenserhaltenden Haberer Engels die wahren Worte: Ich habe, schrieb Marx, einen sicheren Plan entworfen, deinem alten Geld auszupressen. Das Mafiöse verbindet die Menschen, nicht der Sport, nicht die Musik, sondern die Börsen. Im Notfall auch die kleinen Geldbörsen, die Börserln, an denen die Armen einander sofort erkennen. Und falls die Geldflüsse ausbleiben, die die Menschen gewöhnlich verbinden, oder falls sie überhaupt austrocknen, sagt dann jeder sich, wenn das verstockte Geld nicht schnell zu mir rüberwächst, muss ich mir sofort was einfallen lassen. Es ist, wie das Wort schon sagt, die Gemeinheit, die alle miteinander verbindet. In diesem Sinn muss ich Sie dringend fragen, kommt Geld ins Spiel? Welche Prinzipien haben Sie dann, Ihr Geld betreffend? Und wie sehen Sie Ihren individuellen Erwerbsverlauf? Ja, bin ich diskret. Mein Erwerb hat sich verlaufen. Das ist mein ganzer individueller Erwerbsverlauf. Das Geld ist fort, so wie die Milliarden von der Betrügerfirma Wirecard. Diese Milliarden, weil sie fort sind, sind genauso viel wert wie meine 620 Euro, die ich eben auch nicht mehr habe. Viel Lärm um nichts. Werden Sie jetzt nicht persönlich, individuell. Was ist das schon? Ich sage Ihnen ganz unpersönlich, ich bin jemand, der sich krampfhaft bemüht, in allen Fragen ein Modernist zu sein. Mir graut vor den archaischen Affekten, vor der unappetitlichen Historie, vor den alten Geschichten. Aber in Geldfragen bin ich ein Antimodernist. Ich bin ein Feind des Geldes. Ich reagiere affektiv darauf, dass Geld ein Medium ist, das sich vermehren lässt, ohne dass dafür Arbeit geleistet werden muss. Man kann es erben und haut dann auf den Tisch und hat sonst keinen Finger gerührt. In hochwürdigen Religionen lehnt man das Geld ab, weil es nicht mit der ehrlichen Händearbeit verbunden sein muss. Und Menschen, die nicht mitspielen, bekamen einst Geldgeschäfte hochnotpeinlich als einzige Einkommensquelle vorgeschrieben. Das tat man ihnen an. Und als sie sich in den Geldgeschäften bewährten, vereinte man sich im gemeinsamen Hass, zum Beispiel im Antisemitismus, für dessen Begründung und Grundlage man selber gesorgt hatte. Geld ist abstrakt, ohne wahrhaftig sein zu müssen. Es gilt für alle, ohne dass es für jeden stimmt. Aber kann. Sag ja nicht, dass ich gegen das Geld im Recht bin. Ich sage nur, dass ich diesen Affekt habe, diesen Komplex, das ist ein überwertiger Gefühlsinhalt, den ich kaum loswerde. Ich halte Geld für eine Art Fluch. Ich greife danach und bin schon verflucht. Aber fremd ist Geld mir nicht. Ich habe mich schon in frühester Kindheit mit Geld beschäftigt. Hat der Vati Ihnen zu früh das Taschengeld entzogen? Aber nein. Mein Vater erfreute sich stets an seiner eigenen Großzügigkeit. Ich war nur ein Mickey-Maus-Leser der ersten Stunde in den 50er Jahren. Und da konnte ich auch sehen, was Geld ist. Ein Medium der sozialen Begrenzung und Ausdifferenzierung. Donald Duck hat kein Geld. Dagobert Duck hat auf besondere Weise Geld. Dagoberts Geld entspricht einem Schatz. Sein Geld ist nicht das, was Geld in Wahrheit ausmacht. Es ist nicht flüssig, sondern gehortet. Dagoberts Geld soll nicht kursieren. Und dennoch ist ausgerechnet sein Geld sinnlich erfahrbar. Also genau das, was Antimodernisten wollen. Alles auf der Haut spüren. Das ist sein Glück. Sie meinen, wenn er in seinem Geld schwimmt? Im wahrsten Sinn des Wortes schwimmt er im Geld. Also nicht bildlich, sondern tatsächlich. Und er ist süchtig nach seinem Schwimmsport. Er möchte eins werden mit seinem Element. Die Geldmenschen versuchen überhaupt, das Geld zu vermenschlichen. Was? Das wäre doch gut. Die Scheine mit menschlichem Antlitz, eine Humanisierung im Weltmaßstab. Nicht da. Das ist ganz was anderes. Ein Beispiel von Charlie, Chelsea und Ellen. Charlie will Chelsea heiraten. Chelsea leidet an Rückenschmerzen und Ellen, Charlies Bruder, der sehr unregelmäßig als Chiropraktiker tätig ist, aber immerhin, der rät ihr, sich die Brüste verkleinern zu lassen. Das bringt Charlie den Erotomanen zur Verzweiflung. Was soll da unseren Möpsen angetan werden, sagt er. Sie sind perfekt, schreit es aus ihm heraus. Das Einzige, was ihre Perfektion übertreffen könnte, formuliert Charlie dann gewagt. Das Einzige wäre Geld, das aus diesen himmlischen Brüsten herausspritzt. Schön langsam komme ich nicht mehr mit. Ja, ja. Ich werde Ihnen eine Geschichte von Sigmund Freuds Enkelin Sophie erzählen. Sie sagte, sie glaube, anders als ihr Großvater, nicht, dass alles Sexualität ist. Sie glaubt, dass alles Geld ist. Würde man sie fragen, ob sie ohne Sex leben kann, wäre ihre Antwort ohne weiteres. Aber ohne Geld, so sagte sie, könne sie nicht leben. Sind Sie Ihrer Meinung? Nein. Ich halte das für falsch. Außerdem, ich kann auch nur vom Geld leben. Ohne Sex muss ich leben. Da bleibt mir nichts über. Meine Mutter pflegte über mich oft zu sagen, er hat Glück bei den Frauen, er nimmt eine jede. Ich hatte zu wenig Geld, um irgendjemand für Sex einzukaufen oder gar an mich zu binden. Geldmangel macht einsam. Schämen Sie sich, Sie gerieren sich als Geldfeind. Sie sind aber ein Menschenfeind. Sie benutzen Geld als Ausrede und kokettieren mit der Käuflichkeit. Sophie Freud unterschlägt, wie dem Manne der Bürzel hochgeht, wenn er einen sinnlichen Umgang mit dem Gelde pflegt. Siehe Dagobert Duck. Also, Geld provoziert erst recht die Libido. Die Liebe zum Geld ist vielleicht nichts anderes als eine Verschiebung. Wer leichter zum Geld kommt als in die Unterhose eines Mitmenschen, wird sich an der Brieftasche erfreuen. Freuds Enkelin hat also einen libidinösen Zugang zu Geld? Ich glaube schon. Aber darauf kommt es nicht an. Sie hat einen pragmatischen Zugang zu dem, was in der Welt zählt. Drum sagt sie, es ist das Geld, das die Welt regiert. Die Vorstellung, alles wäre Sexualität, wie Freud behauptete, falsch. Da stehen einander zwei Totalitarismen gegenüber. Und Dagobert Duck ist die ideale Verknüpfung von beiden. Ihn erregt Geld sinnlich. Thank you. sie im wirklichen Leben gewinnt auch in diesem Horchspiel das Geld die Oberhand. Dobschütz und Atzwanger hören nicht auf, ihre Geldpositionen zu verteidigen. Dobschütz spielt aber nicht mehr den objektiven Zuhörer. Er sagt Atzwanger die Meinung ungeschminkt. Ich erzähle Ihnen jetzt ein Märchen, das Nidelman-Märchen. Einst erstand ich billig ein Buch im Ramsch. Es trug einen Titel, der mich zutiefst berührt hatte. Ja, um Gottes Willen, Sie weinen ja. Habe ich was Falsches gesagt? Ich nehme es sofort zurück, so wie die Anwälte vor der Grand Jury, die, wenn sie wieder mal zu weit gegangen sind, elegant und lakonisch sagen, zurückgezogen. Ach, Meister, Sie können ja nicht einmal Ihren Hasen aus dem Zylinder ziehen. Ziehen Sie sich doch bitte selbst zurück. Das ist ein Hörspiel. Als Datei habe ich dieses Hörspiel unter dem Titel Horchspiel eingespeichert. Also horchen Sie, mein Weinen hat doch mit Ihnen nichts zu tun. Es ist nicht persönlich, es ist rein geschäftlich. Obwohl Sie persönlich, ganz persönlich zum Heulen sind mit Ihrer Geldphobie und der Unlogik Ihrer Argumente. Wer Phobien hat, kann nicht denken. Denken setzt ein Maß an Einverständnis mit den Gegebenheiten voraus, eine Kungelei mit dem Bestehenden und eine Klugheit, damit zurande zu kommen. Ja, ja, Ihr Weinen ist nicht persönlich, sondern professionell und hochgeistig. Ich brauche jetzt dringend ein chininhaltiges Erfrischungsgetränk und höre mir von mir aus Ihr Märchen an. Wie war also der Titel, der sagenhafte, der legendäre, der Sie zu Tränen rührt? Geld und der Sinn des Lebens, das war der Titel. Man muss ihn in Ihrer Gegenwart auf der Zunge zergehen lassen. Es war ein amerikanisches Werk. Der Verfasser, Jacob Nidelman, war ein Philosoph. Aber unter Philosoph versteht man vielerlei, gewiss auch einen Philosophieprofessor, der, wie Nidelman, Seminare in der ganzen Welt hält, um den Menschen gleich welcher Religion und Nation die Chance zu bieten, Geld als Mittel ihrer Selbsterkenntnis zu nützen. Was glauben Sie, den kenne ich doch. Für mich war der kein Philosoph, sondern vielmehr ein Nidelman, zu Deutsch kein Geadelter, sondern ein Genadelter. Mehr ein Wanderprediger, der mit ausgesuchten Beispielen für Alissa, die berühmteste Dienerin des Wall-Street-Kapitalismus, war Geld ein Instrument des Geistes, gegen die Scheinheiligkeit zu Felde zog, der Erwerb materieller Güter wäre zu verachten. Unser Leben ist eine Hölle, rief Nidelman aus. Nicht, weil Geld so wichtig für uns ist, sondern weil es nicht wichtig genug ist. Ich kann gar nichts sagen. Na, dann sagen Sie es nicht. Ich kann gar nichts sagen, wie viele seiner Sätze ich liebte und wie oft ich daran dachte, Geld und den Sinn des Lebens aufeinander zu beziehen, zusammenzufügen, um mit der Strichfassung als Stand-up-Comedian in einem Studentenkabarett zu brillieren. Da kann jemand wie Sie nicht mithalten, auch weil man weiß, dass die Geldverachtung, ein Merkmal des sich Gott weiß wohin entwickelten Hochkapitalismus ist. Max Weber hätte mitspielen dürfen in meinem Kabarett, denn Nidelman hatte geschrieben, ich trank einen Schluck von dem lauwarmen Kaffee und zog aus dem Bücherstapel das von Max Weber verfasste Buch »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« hervor. So und nur so, nämlich durch einen Schluck vom lauwarmen Kaffee, macht man den nachdenklichen Moment anschaulich, nachdem es die Menschen verlangt. In Geld und der Sinn des Lebens steht der größte Satz allerdings gleich am Anfang, in einer Danksagung, die keineswegs Max Weber gilt. Mein Dank, Zitat, gilt vor allem Lawrence S. Rockefeller für seine ermutigende und großzügige Unterstützung, die es mir ermöglicht hat, dieses Buch zu schreiben, schrieb Needleman über sein Buch Geld und der Sinn des Lebens. Regisseur Philipp Scheiner und der Texter Franz Schuh versuchen miteinander Schluss zu machen. Haben wir noch was mit Liebe? Geld, Herkunft, Arbeit haben wir schon gehabt, aber nichts mit Liebe. Ich sage immer, wir müssen die Liebe zur Macht verwandeln, in die Macht der Liebe. Gäh, mit Liebe haben wir Gott sei Dank nichts. Was ist denn Liebe? Ein sadomasochistisches Vorspiel zum Tod. Liebe ist der Grund, der Abgrund, bei dem man sich an einen anderen Menschen klammert in der Hoffnung, den anderen lässt das nicht kalt und bringt einem selber Glück. Das Glück, das man schon lange sein Leben lang sucht und das die anderen schon lange haben. Die Hölle, das sind die anderen. Liebe kenne ich, interessiert mich nicht. Das ist mir egal, was dich interessiert. Ich führe Regie. Die Liebe ist eine Himmelsmacht und du glaubst, weil du keine Liebe hast, ist sie eine Qual und höchstens eh wurscht. Qual ja, aber die schönste Qual, die herrlichste Veredelung des Leids auf Erden. Jetzt schreib hastig was über Liebe. Ich werde mich bei der IG Autoren beschweren. Ja, aber vorher schreiben, texten. Ich könnte eventuell bei diesen Shakespeare-Sachen, ich hätte sehr gern eingefügt, dass jede der von Shakespeare treffend angesprochenen Lebensphasen ihre eigene Dummheit hat, sozusagen den blinden Fleck im Lebensablauf, bei dem eben keiner begreift, was wirklich entscheidend und genau jetzt wichtig ist. Man kommt immer erst danach drauf. Und zu spät ist das schriftliche Charakteristikum von uns Daseinsdeppen. Liebe, Liebe, Liebe. Okay, ich schlag halt nach bei Shakespeare. Ein Nachschlag, mit dem dieses Horchspiel begann. Und es soll damit aufhören. Aufhören mit einem unkenntlich gemachten Shakespeare. Edle Zeilen, die schon Nestroy abgekupfert hat. Wir hören auf mit einem anverwandelten Liebesschmäh. Und der geht so. Leg dich schlafen und lass den Schlaf sein. Und wenn's davon aufwachst, nimm dir sofort das erste menschliche Wesen zur Frau oder zum Mann oder zur Fluid-Gender-Partnerin. Mache das erste Menschenwesen noch dein Schlaf zum Lebensgefährten mit Hochzeitsvertrag. Wenn's wartst und suchst in der Welt, bis dir wer passt, bist auch nicht besser dran. Die streiten sie da alle und hassen einander wie die Pest. Du kannst wenigstens nichts dafür. Du hast ja keine Wahl getroffen, sondern genommen, was Kummer ist. Dein Glück hat der Zufall gemacht. Und du bist in deiner Hölle fein raus. Die Hölle, das sind die anderen, eh klar. Also schlaf schön und nimm dann den nächsten Besten. Der ist immer der beste Nächste. Egal, ob er ausschaut wie ein Viech. Nimm ihn schnell zum Allerliebsten und freu dich tierisch an seiner Schönheit. Er ist dein Viech, dein Luchs, dein Panther, dein Bärli. Oder vielleicht eh nur dein Katzenviech, das Katzenfutter futtert. Aber Weise auch das struppige Borstenvieh, dein Wildschwein, nicht zurück. Es sind die inneren Werte, die zählen. Und so ein Wildschwein hat allerhand Intus. Nimm, was nach ausgiebigem Schlaf auf den ersten Blick deinen Augen erscheint, und hoffe, bedenke, was sie dir vom Morgenjournal bis zum Abendjournal sagen. Das schönste Licht, sagen sie, ist die Zuversicht. Musik: Hanna Hinsch. Aufnahme, Regie und Klanggestaltung: Philipp Scheiner. Produktionsleitung: Stefanie Zussner. Redaktion: Kurt Reisnecker. Produktion: Österreichischer Rundfunk 2022. Wenn Sie punkto Hörspiel in Ö1 auf dem Laufenden bleiben wollen, blicken Sie in die Programmzeitschrift Gehört, ins Internet auf oe1.orf.at und abonnieren Sie die Ö1 Hörspielpost, den Newsletter der Hörspielredaktion, in dem wir von den Ö1 Hörspiel- und Ö1 Kunstradiosendungen des Folgemonats berichten. Philipp Scheiner dankt für Ihre Aufmerksamkeit.